Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Vincent S. Also Tür offen lassen, ja? Ich kann kein Bier trinken. Warum? Weil ich noch heute Antibiotika nehme. Scheiße. Ey, genau, guter Punkt. Ich muss mal eins nehmen. Lauter machen, glaube ich. Soll ich einfach anfangen, oder was? Thank you. Sputnik Heimspiel. Thank you. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit V-Send-S. Yeah. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. Sputnik Heimspiel. Dein DJ-Set on air. Jetzt mit V&S.

aus dem Westen. Für tausende Party-Peeps auflegen? Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. We'll be right back. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit VSNS.